gegessen haben, auch mal abspritzen können. This is Sind alle verwurte Bitches. Bitches, Bitches, Bitches. Verwurte Bitches, verwurte Bitches. Sind alle verwurte Bitches. Verfetteter Fettsäck aus Fettstadt, du fettlos in Fettistan an der Grenze zum verfetteten Fetti-Fett-Fettland, du verfettete Fettwurst mit deiner fetten, fetthaltigen Fettheit an deinem Fettkörper, du fette Sau.